Irgendwo schlug plötzlich eine Uhr. Was? Ist es schon 7:30? Das kann nicht sein. Sie geht wahrscheinlich vor. Zu seinem Glück ging unter dem Tor alles wieder gut ab. Wie für ihn bestellt, fuhr in diesem Augenblick eine große Fuhre Heu in den Torweg hinein, so dass sie ihn die ganze Zeit, während er den Torweg passierte, verdeckte. Und als der Wagen in den Hof hinausfuhr, huschte er in einem Nu nach rechts. Auf der anderen Seite des Wagens hörte man einige Stimmen schreien und streiten. Ihn aber hatte niemand bemerkt, und er begegnete auch niemanden. Viele Fenster, die auf den großen, viereckigen Hof hinausgingen, standen offen. Aber er hob nicht den Kopf. Er hatte keine Kraft dazu. Die Treppe zur Wohnung der Alten lag in der Nähe, gleich rechts vom Torweg. Er war schon auf der Treppe. Er holte Atem, hielt die Hand auf das klopfende Herz, fühlte dabei nach dem Beil, rückte es zurecht und begann vorsichtig und leise die Treppe hinaufzusteigen, alle Augenblicke horchend. Auch die Treppe war um diese Zeit vollkommen leer. Alle Türen waren geschlossen. Er begegnete niemandem. Im zweiten Stockwerk stand wohl eine leere Wohnung weit offen und in ihr arbeiteten Maler, aber auch die sahen nicht zu ihm her. Er stand einen Augenblick still, dachte nach und ging weiter. Natürlich wäre es noch besser, wenn sie nicht da wären. Aber über ihnen liegen noch 2 Stockwerke. Aber da ist nun der 4. Stock. Da ist die Tür. Dort die Wohnung gegenüber, die ist unbewohnt. Im 3. Stock steht die Wohnung, die unter der Wohnung der Alten liegt, allen Anzeichen nach auch leer. Die Visitenkarte, die an der Tür mit Nägeln befestigt war, ist abgenommen, also sind sie ausgezogen. Sein Atem stockte. Einen Augenblick durchzuckte ihn der Gedanke, soll ich nicht umkehren? Er gab sich aber keine Antwort und begann an der Tür zur Wohnung der Alten zu horchen. Es war totenstill. Dann lauschte er nochmals die Treppe hinab, horchte lange und aufmerksam. Dann sah er sich zum letzten Male um, nahm sich zusammen, fasste sich und tastete noch einmal nach dem Beil in der Schlinge.